Oh, das klingt so dumm. Also ich habe den das erste Mal gesehen an der Papageiensiedlung. Mein Bruder hatte mir, ich weiß nicht, drei Wochen vorher oder was erzählt, er hätte den gesehen am vierten Block, wie der auf dem Dach stand, im Mondlicht getanzt hat und ihn gespuckt hat. Und ich dachte mir so, Digga, da war ich mich voll, so irgendwelche Kinder, Gruselgeschichten, ne? Auf jeden Fall, ich war Papageiensiedlung und bin gelaufen, hat dann auf dem Parkhaus hinten gesehen, wie er einfach oben drauf stand, so 10 Meter groß, ich schwör's dir, es ist so dumm, wie es klingt, 10 Meter groß. Die Haut war, weiß nicht, wie soll ich das erklären, Digga, wie als wärst du geteert gewesen, haben nur noch die Federn gefehlt. Die Zähne von ihm, Digga, das sah aus wie Messerklingen. Weiß nicht, vielleicht klingt das dumm, aber ich hatte so das Gefühl, der hat mich schon viel früher gesehen gehabt. Und ich weiß nicht, ich konnte nicht schreien, ich war wie gelähmt, Digga. Du konntest mich nicht bewegen. Und auf einmal ist er gesprungen und war weg. Und zwei Tage später war ich wieder auf der Arbeit und dann sind die Ersten zu mir gekommen und gesagt, Digga, das und das, wir haben einen Typ gesehen, 10 Meter groß, Minimum, wenn nicht noch größer, ganz schwarze Haut. Und so, und da ist mir dann oft dann, Digga, ich hab mir den ganzen Scheiß hier eingebildet, der Scheiß ist echt. Es ist hell, es ist laut, es ist kalt, ich wach auf. Ich zähle 8 Augen, mir sind alle fremd. Ich lese das Plastikbändchen an meinem Handgelenk. Karimazino gebettet im Hermelin-Umhang. 53 Zentimeter, 4 verdammte Kilogramm. Mir fällt es schwer zu atmen, doch ein Engel kommt und hält mich in den Armen, so lang bis ich schlafe wie ein Junk auf Codein. Ich wache auf in einer Wohnung, die bei weitem zu klein ist, um sich dort wohlzufühlen. Doch anscheinend groß genug ist, um dort ohne Fluss 2 Kinder großzuziehen. Ich träume von roten Blüten, während ich in meinem Hochbett lieg, denn Mama geht's nicht gut in diesen Zeiten. Baba geht's nicht besser, zum Verstecken ist die Bude viel zu klein, deswegen halte ich meiner Schwester die Ohren zu, wenn sie streiten. Ich lass die Augen ruhen und schlafe ein und werde wach in einem Klassenzimmer. Von dem lauten Lachen von 18 Kindern, die mir mit ihren blassen Fingern durch die Locken streifen. Verschwind aus Klo, wo ich dann meine Tränen trocken reibe und mir schwör, den nächsten Pisser knock ich einfach. Fuck it, die einzige, die mich noch versteht, ist Michelle mit den gleichen Haaren. Kam vor einem Jahr aus den Staaten, ihr Vater ein Soldat, sie sagte mir, zeig ihn niemals die weiße Fahne. 30 Tage später ziehen wir weg, ich fühl mich schlecht, dass sie alleine da ist. Ich bin 13 Jahre mobben mit den Jungs, Jogginghosen, neue Hobbys, Alkopops und großer Mund. Keine Locken, sondern Stoppel, komm und trau dich was zu sagen. Fick das Blaulicht, dieser Block gehört jetzt uns. Dimmi sieht das Ganze anders, er kommt an während der ersten großen Pause. Er nennt mich einen Nigger, deshalb färbe ich sein Auge. Kurz darauf schickt mich die Lehrerin nach Hause. Ich krieg noch nicht mal Ärger vor meinem Vater, als er hört, warum ich rausflieg. 16 Jahre alt, mein Fuß in der Strafanstalt. Weiber, Alk und Gras sind mittlerweile interessanter als das Zeichnen oder Basketball. Und obendrein lässt mich auch jede weitere Phrase meines Vaters mich zu Tadeln kalt. Ich bin 17, klaue Autos mit meinen Niggas, 170 auf der Autobahn, rauch Schwarten aus dem Civic und fahr ihn an der Hauswand, falls die Blauen uns erwischen. Sag ihm fuck it, ich bin down mit meinen Niggas. Ja. Yeah. Nein, und bin eine Stunde später dann bei seiner Freundin in der Hüfte. Ey, fang an dir den Namen zu merken. Es ist Kimo Sabe der Erste. Ich brauch nur Skimaske und Hoodie, mein Nigger. Dein Team hat mehr Pussys als Asia-Märkte. Doch mein Team ist in deiner Gegend häufiger vertreten als Straßenlaternen. Komm, küss deine Mom, heute ist ein guter Tag, um zu sterben. Mob Life, Set, Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. Mob Life, Set, Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. Kimo Sabe. Hörst du den Namen, duckst du dich aus Reflex. Erkennst du sein Gesicht, dann dippst du ab und hoffst, du hast die Patek auch sicher versteckt. Linke den Jeep mit der linken, halt die Zähne in der rechten. Ei, Silberzähne auf meinem Lächeln. Warum redet ihr von Action? Ihr seht, was ich mit seinem Gesicht angestellt hab. Knock ne Nigga aus der Pelstab. ZNKY, während es die 70er wär, die gefährlichste Clique hier nicht etwas kälter. Ei, red mit meiner Bitch im Straßencode. M auf meinem Kopf, so wie Mario. Nigga freut sich über einen sicheren Auftritt, doch fängt einen Stich auf der Aftershow. Mob Life, Set. Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. Mob Life, Set. Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. Mob Life, Set. Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. Mob Life, Set. Gang Signs, Set. Ich bin nur down mit dem Set. Sabe, Set, Set. An. Ich bin ein Kind aus der Siedlung. Ich bin ein Killer, nein, ich bin die Klinge. Hau, denk nicht, ich bin aus der Übung. Ich bin die Unterführung, wenn sie deine Leute aus Angst vor Problemen meiden, Nigga, ich bin die andere Gegend. Er sagte mir damals, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Hau, ich bin der Grund für deinen Angstschweiß. Mann weiß Punkt, wo ich herkomm. Die einen sind ertrunken im Brandwein, die anderen sind unten im Stammheim. Die einen Jungs lungern beim Amt und die anderen Jungs rennen noch vermummt in die Bank rein. Die eine war stumm, aber der größte Teil von den Jungs hat gesungen, der Kanzlei, ich bin die Kugel im Lauf. Ich bin der Shooter und auch der blutet, guck, ich bin der Bruder im Bau. Ich bin der Lude, so wie die Hure, die ihn braucht. Ich bin das Bruder und der es verkauft. Ich bin der User, der's raucht. Ich bin das eine Gramm Luger, zu viel in der Schublade, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Ich bin fünf Niggas an die Wand stellen. Ich bin die Zugang in Handschellen. Ich bin das Blut an der Hand und der Dude mit der Gun bei maskierten Besuchen in Zankstellen. Ich bin die neue Ära und die alte Schule. Heiße Küchen, aber kalte Duschen. Ich bin falsche Uhren, aber echte Heckler. Ich bin Kette, Schraubenzieher, Teppich, Messer, Treppen, Häuser, Keller, Ecken, Schöpfe, Mauer, Mecken, Levels, 9-6 und Hacker, Feuer. Niggas ducken, Niggas rennen, Niggas sterben. Ich bin Schmerzen von gebrochenem Mütterherzen. Ich bin nicht der Hirte, ich bin nicht die Herde. Ich bin Metzger, Nigga, keine Rettung. Ich bin die Vendetta, Nigga. Ihr seid nicht die Ersten, die nicht 40 werden. Ich bin Trappen, Nigga. Keine Bange, ich bin allein mit meinen Gedanken. Meine Leute tanzen vor der Leiche von einem Polizeibeamten. Ich hab keine Zeit für Angst, ich werde nicht 50. Werf eine Münze, ganz egal wie sie aufkommt, sie wird nie auf der richtigen Seite landen. Ja. Wohnkomplex, Großraum, Pants voller Straps. Zahltag, Bitch, Zahltag. Magnum fragt, wo ist dein Cash? Hol's raus, Bitch, komm und zwing mich nicht dazu, dich hau dazu zu zwingen. Blaue Steine in nem Durek, Nigga, guck, ich renne, als wäre es ein Urinstinkt, ja. Malbuchos, Lederjacke wie Indiana Jones. Mein Vater redet mir täglich dieses Leben ab, aber ich sag, ich sterbe für mein Barrio, Nigga. Ich trappe und schlafe erst spät, häng in der Siedlung mit Schein und Leon. Erstes Young Jeezy Album aus dem Radiogerät, fragt nach ihm für ne Nasen-OP, hau, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Kopf in sich. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Kopf in sich. Schick mich in die Hölle, Dicker, komm zurück und find sie nur in Trümmern vor. Nigga droht mir mit nem Schwinger, ich geb ihm zwei Ringerohren. Bitch, ihr seid nicht mal ne Gang, nein, ihr singt wie ein Kinderchor. Renne maskiert aus dem Heli-Store, hau, denn ich bin überall. Guck, die einzige Türe, die ich niemals betreten kann, ist das Himmelstor. Pausenhof, schwarzes Handy und die Augen rot. Stimm den Penny, fick ein Hausverbot. Du willst hängen, komm und trau dich, schau, sag, du willst hängen, dann hör auf zu zittern, hau. Ich kann die Bitch in dir wittern, hau. Ich rufe lauf, fick den Richter, denn ich bin ein 55127, Nigga, hau, du weißt, ich komm aus der Siedlung. 12 Stockwerke, Sechs Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke. Sechs Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke. Sechs Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke. Sechs Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Ja, lauf ins Casino wie Nas im Intro von Belly. Bin auf der Hut, denn die Ratten singen wie Nelly Furtado. Schuss mit dem Squad, so wie YNW Melly. Ich bin auf der Straße wie Pirelli, ihr Niggas ekelt mich an. Ob sie noch lange leben, ist mir Schwanz. Alles, was für mich noch zählt, ist meine Bank. Kipp den Henny, rauch ne Kippe und setz damit mein Mercedes in Brand. Meine Finger in ihrem Rachen, ich sag, red mit der Hand. Meine Finger in dein Taschen, ich sag, red mit der Gun. Junge Nigga mit der scharfen Büchse. Ich jag mit Hundestapel, lila Stapel. Diese unerfahrenen Niggas jagen Füchse und bekommen Muskelfaserrisse. Ihr werdet nicht die Ersten. Irgendwas sagt mir, dieses Messer muss geschliffen werden. Echte Niggas sterben, während Pussys sich vermehren. Der Mantel lässt ne Nigga aussehen wie ne Büffelherde. Ja. Yeah. Ich trag die Kette so, als wären sie meine Hope, was willst du tun? Ja, leck von der Slack in der Proof. Ich bin der Antichrist, Nigga vom Dornenkranz bis zu dem Hof. Ja, Niggas am Hals von dem Kohl. Ich trag Handschuhe zum Covern vor Pankentattoos. Die linke Hand auf dem Buch und die Gun in der anderen. Ich lass es zu, denn ich sehe den Sensemann in meiner Spiegelung. Ihr Niggas hängt mit Präsidium. Sei lieber schneller, denn ich folg nem Nigga in die Hölle und bring ihn dort wiederum, Nigga. Die Trap befindet sich am Siedepunkt. Lass Licht an und bleib wach. Jeder von ihnen ist am Kircherloch, zittert da vor dem Nigga mit dem Dreizack. 5, 5, 2, 2, 7. Ich wurde groß und der Dieb. Sie sind erbosen, solange bis geschossen wird. Das wär die Buff, eine Fotokabine. Ich hab keine Homies, wär bloß mal Komplizen. Ihr macht auf Kollione Familie, doch denkt euch noch Konfrontationen mit ihm. Ihr wärt heute lieber in der Wohnung geblieben. Ey, du willst es, ja. Du kriegst es, ja. ZN, ZN, ich schieß dich scharf. Renn rein, renn raus. Schlaf ein, wach auf. Tag ein, Tag aus. Trenn dein Körper von deinem Geist. Geist, Geist. Große Klinge Samurai, trenn dein Körper von deinem Geist. Große Klinge Samurai, trenn dein Körper von das Geist, Geist. Kommst du mein Eskais, nimm deine Trotte mit Backstage. Du kannst auf jeden versuchen, was zu unternehmen, denn ich hab euch genockt schon mit 16, ja. Zwei Jahre später gemobbt an der Trap, deshalb solltest du wechseln. Das wäre besser, denn sonst fragt sich deine Mann, wie konnte Gott dich hier wegnehmen, mein Nigga. Ich trag große Klinge, du fickst mit nem Samurai. Ihr seid nur Fisch für den Hammerhai. Niggas erzählen von Vollautomatik, doch vertrage nicht mal die Hand dabei, Dicker. Ich kenne keinen anderen Mitte 20, dessen Akte so dick ist wie ein Langenscheid. Deshalb mach ich meine Stunts allein. Renn zu Tanke mit dem Eisen, alle schweigen, aber droht der Zehner, reden alle. Niggas stechen wie eine Königsqualle. Seitdem ich knete, mach sehen meine Zähne aus wie eine weiß-goldene Bärenfalle. Meine Stadt behandelt mich wie Negerkalle. Meine Slugge schießt, wenn ich es sag. Links, rechts, Klinge, Ritterschlag und Niggas machen nix wie Gott am siebten Tag. Du willst es, ja. Du kriegst es, ja. ZN, ZN, ich schieß dich scharf. Renn rein, renn raus. Schlaf ein, wach auf. Tag ein, Tag aus. Trenn dein Körper von deinem Geist, Geist. Geist, 15 Meter groß, schwerelos, totes Lächeln und große Ketten wie Seemannsknoten, wenn er will, ist jeder tot. kill den Captain, lass die Segel los und steig aus der Gruft. Ich schmeck Salz und Eisen in der Luft. Solange ich jage, seid ihr auf der Flucht. Hau, ich trage meine Tech und diese Kette um den Hals nicht, weil ich muss. Sie passt nur gut zu den Abzeichen auf der Brust. Pussy und dicke Summen im Tunnelblick. Augen wie Killer, dumpfe Schritte, Zähne funkeln Silber, wenn es draußen dunkel ist. Junger Nigger mit der Wumme, Sluggies töten für die Nummer. Niggas rennen bis zum Lungenriss und deine Homies weichen auf. Ich erscheine zwischen weißem Rauch, greif das Eisen, brich die Scheibe auf und steig in die Crib. Pussy Nigga, komm und sei keine Bitch. Du bist nie allein in deinem Haus, sag mir, ob du an Geister glaubst. Ich halt meine Stimme tief, ey, sag, was dir in einer Mille liegt. Ja, leg den Hals in die Guillotine, ey, leg den Hals in die Guillotine, ey. Ich halt meine Stimme tief, ey, sag, was dir in einer Mille liegt. Ja, leg den Hals in die Guillotine, ey, leg den Hals in die Guillotine. 1 Million Kilowatt, Hängefingerzeichen zeigt aus dem Beamer, Schiebedach, halt vor seiner Tür, nehm ihn aus, als wär die Miete knapp. Ihr Niggas wirkt überrascht, denkt ihr, ich noch niemand, nur weil ich Vorwort geschrieben hab. Ihr fickt mit deinem Riesen, sag mir, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Bandana um den Hals so lang, bis ich nicht atmen kann. Alles, was ich wollte, war eine Mille, eine goldene und eine Sluggy mit dem Skateset von Ciana. Jump, ich greif die Weste, schleif die Kling. Niggas plotten, sag mir meine Stink. Chopper macht ne Tochter zum halbweisen Kind. Ho, du fickst mit deinem Agent. Glaub mir, du bist nie allein in deinem Haus. Du darfst nicht einmal blinzeln. Komm, sag mir, ob du an Geister glaubst. Ich halt meine Stimme tief, ey. Sag, was dir in einer Mille liegt. Ja, leg den Hals in die Guillotine, ey. Leg den Hals in die Guillotine, ey. Ich halt meine Stimme tief, ey. Sag, was dir in einer Mille liegt. Ja, leg den Hals in die Guillotine, ey. Leg den Hals in die Guillotine. Sagte, halt sie nie die andere Wange hin. Sie werden uns nie lieben, weil wir anders sind. Ihr habt nicht verstanden, wie ihr dieses Schiff zum Schwanken bringt. Zwing mich nicht, die Stammeshymne anzustimmen, denn meine Brüder bluten wieder. Ihr Niggas fickt mit seinem Meisterplan, der letzte echte Rudelführer seiner Art. Ich fühl mich wie ein Zulu-Krieger mit einer scharfen Zuli unter meinem Arm. Blutbemalung wie ein Voodoo-Priester, ich denke an blaues Licht auf schwarzer Haut. Ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. Ich mag meine 38er mit scharfem Lauf. Sag ihnen, ich bin weit entfernt vom Sklavenhaus. Ich schlaf nicht, denn mich plank Träume. Schwarze Früchte hängen von nahen Bäumen. Ich wache auf und sehe keinen Gott, sondern Schwarze im Sarg. Und wenn nicht, dann ein Fadenkreuz von einem weißen Kopf. Ich hab seit ich 13 bin das gleiche Bild in meinem Kopf. Mein Vater sagte, halt ihn nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guck, wie sie ihn behandelten, Nigger. Doch paar aus unseren Reihen tun, als ob mein Kampf nix bringt. Lass mich euch erinnern, denn ein großer Teil ist lange blind. Mein Nigger, diese Ketten stehen für ein schnelles Leben. Wir beide tragen eine Farbe, aber haben nicht dieselben Gene. Sag mir, warum schmücken sich Niggas aus dem Haus mit Goldketten, so als wären sie auch nur ein Tag auf dem Feld gewesen. Meine Art von Nigger plottet jeden Tag. Deine Art von Nigger hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir doppelt hart. Ihr Daniel Aminati, Niggas, glättet euch die Locken aus den Haaren. Ihr habt nix begriffen. Denen ist egal, wie viel Summe ihr macht. Ob ihr trappen seid oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Mein Vater sagte, ganz egal, wie sanft sie schlagen, gib ihr nie die andere Wange. Mandela tat's und war fast 3 Jahrzehnte lang gefangen. Ich bin gepolt, um bei Sirenenlicht zu bangen. Also red nicht, wenn du nicht verstehst, weswegen ich so handel, Nigga. Deshalb schrei ich auch weiterhin, fick die 110 nicht. Bin ein junger König, was weißt du von Polizeikontrollen, wenn ein junger Nigga spät im Dunkeln unterwegs ist und allein dein Hautton ist Grund genug, nicht lang rumzureden. Und der Bulle tut so, als wäre es unpersönlich, obwohl er der Großvater von zwei gesunden, dunklen Babys ist. Und nur aufgrund des Fakts, dass ein Mädchen auf Dschungelpenis steht, fast alles unternehmen wird, um uns das Heim zu zahlen. Und du dich fragst, ob du wirklich verweigerst, weil du weißt, dass du mit dem Gramm in der Tasche eine von zwei Möglichkeiten hast. Entweder küsst du die Mozerhaube vom Streifenwagen oder guckst, wie weit dich deine Beine tragen. Lauf! Seid nur Beute, ho, keiner von euch Niggas spielt in der Königsklasse. Kimosabi, junger Nigga, Hockeyschläger, Jason-Maske. Niggas sterben hier für weniger, Dicker, lass nicht dein Leben für eine Lederjacke. Wie konntet ihr den Fehler machen und diese Bestie hungrig aus dem Käfig lassen? Zwing mich ja nicht raus zu finden, wie viel Zentimeter in die Kehle von deinem Mädchen passen, Dicker. Goldgräber, Goldgräber, ei. Richtig Scheibe, Golfschläger, ei. Auf der Bühne Volksredner, ei. Auf der Straße Kolzträger, ei. Ich war 17 mit Cousins, ei. Auf dem Rücksitz von den Bands, ei. Blaues Blut auf schwarze Vans. Fingerzeichen aus der weißen Beamer. Niemand von euch kommt hier dran. Fick Präsidien, Nigger, leg ne Brand. Hoffe, du bist schneller als die Gun. Jeder von euch ist ein Informant. Nicht mal bei den Bullen, nein, die meisten posten nur zu viel auf Instagram. Du willst schießen, ho, ich bin gespannt. Dein Kimosabe macht den Winter lang. Auf der Jagd mit dem Team, auf der Jagd mit dem Team, ja. Schieße scharf auf den Beam, schieße scharf aus dem Beam, ja. 14k in den Jeans, 14k in den Jeans, ja. Jeden Tag mit der Nina, bis ins Grab mit der Nina. Ey, kommt auf dich, ey. Ich spiel nicht, Digga. Ein Schuss trifft, ey. Oder zu viert. Sei keine Bitch, komm, mach mir meine Arbeit leichter. Leg den Strick um Hals und stirb. Nein, du kannst doch nicht mal was dafür. ZNKY heißt für euch Niggas, ihr seid nicht mehr sicher vor der Tür. Ich schwänger mein Konto, ihm werde nach Kaiserschnitten Reißverschlüsse operiert. Ei, Gipsmaske, Gipsmaske. Goldgräber, Spitzhacke. Auf der Bühne Ginflasche. Auf der Straße Stichwaffe. 60 Seconds, Nicky Cage. In der Trap mit Whiskey Face. Sluggies auf wie 50 Shades. Und spuck es aus wie Triple H. Auf der Jagd mit dem Team, auf der Jagd mit dem Team, ja. Schieße scharf aus dem Beam, schieße scharf aus dem Beam, ja. 14k in den Jeans, 14k in den Jeans, ja. Jeden Tag mit der Nina, bis ins Grab mit der Nina. Ey, kommt auf dich, ey. Ich spiel nicht, Digga. Ein Schuss trifft, ey. Den Namen. Alles, was mich nach der Flasche Handy juckt, reicht nur von Pink bis zu Magenta-Farben. Ich bin Malcolm mit scharfem Hammer vorm Fenster wartend, schwarzer Hoodie und Sense tragend. Ja, sie weint zu Marvin, während wir beide auf dem Marmor liegen. Flüchtet ins Bad und zieht ne Bahn vom Spiegel und hofft, dass man ihr den Scheiß nicht ansieht. Sie weiß, ich hasse Junkies und reibt sich mit der Hand Beweise vom Nasenflügel. Ei, es gibt keinen Platz für nen Nigger in diesem Niemandsland. Mein Geist schaut mich mit ner zoten Mimik im Spiegel an. Und Drama verfolgt mich wie die scheiß Kripo. Ich wollte nie deine Liebe, guck ich zieh im Plant und sage ihr: Ich hab kein Herz, ich bin der Zimmer. Halt mich unter Wasser, teste, ob ich schwimmen kann. Teste, ob ich mich verletze, setz mich in Brand. Ich bin der Zimmermann, ich bin der Zimmermann. Fühlt sich an wie Verbrennen. Diese Nina schläft nie und wird nervös, willst du nen Nigger von seinem Lila trennen. Ho, ich fühl mich wie John Lennon. Ketten um den Hals, als ob ich 1000 Kilo stemme. Fuck it, ich muss keine Worte suchen. Lenkt den Porsche von ihrem Fahrzeug wie eine Horde Stuten. Sie schlägt mich nur, um irgendein Gefühl hervorzurufen. Die menschgewordene Kugel, ich häng mit dem Squad, als wär's ein Bataillon. Sie liegt im Bett, ihre Schenkel zittern wie Parkinson. Ich frag, warum Niggas reden, als hätte ich meine Zeck im Safe. Ich sipp den Sangaray, weil ich nicht mehr zum Schlafen komm. Sie sagt, sie will ein Song wie ihre Schwester auf meinem letzten Tape. Ich hab kein Herz, ich bin der Zimmermann. Halt mich unter Wasser, teste, ob ich schwimmen kann. Teste, ob ich mich verletze, setz mich in Brand. Ich bin der Zimmermann, ich bin der Zimmermann. Und ich marschiere durch den Sumpf. Kriegsbemalungen verzieren seinen Rumpf. Großer Nigger mit der Nina ohne Mimik. Er spuckt Bienen aus dem Mund. Ich hoffe, irgendjemand liefert mir einen Grund. Ja. Yeah. Steck sie in meine und hin in den Chemo-Walk. Bitches ist FDAZ, ey. Fick den Gesetzeshüter. Bitches ist hart, wir gehen und nicht schlafen. Oh, ich bin Freddy Krüger, ey. Meine Jungs morden und deine Jungs fehlen die Worte. Ihr seid Scrabble-Spieler. Nigga verschüttet den Hektoliter an Handy für seine verreckten Brüder, ey. Komm vors Haus, ja, yeah. Komm vors Haus, ja, yeah. Hau mich an, wenn du Kombo brauchst, ja, yeah. Wenn ich schlaf, geht die Sonne auf, ja, yeah. Komm vors Haus, ja, yeah, komm vors Haus, ja, yeah. Gib mir clean und baust, clean und baust. Gib mir clean und baust, clean und baust. Gib mir clean und baust, clean und baust. Gib mir clean und baust, clean und baust. Yeah, yeah, yeah. Ey, irgendwas sagt mir, die Messer müssen geschliffen werden. Echte Niggas sterben, während Pussys sich vermehren. Der Mantel lässt den Nigger aussehen wie ein Grizzlybär. Ich trag die Kette nicht, denn krieg ich davon keine Rückenschmerzen. Zieh ich sie nicht an, keiner spielt mit meinem Zaster. Ich wollt Lila auf der Bank und weißen Vino zu der Pasta. Keine Liebe für ne Slug, deine Tür ist nicht unknackbar. Schwarz gekleidet, ich seh aus wie ein frei zu spielender Charakter, Nigger. Diskutier übers Leben zu Schrimps und Kalmari. Meine Sluggy kann ich singen, doch spielt die Stradivari. Muss auf den Pint in eine Maserati Ghibli, den ihr Vater nach der Gala nicht mehr kriegt, wenn ich ihn crash, denn ich bin gut gelaunt. Pussy so gut, ich knock ihren Bruder aus. Warum tut die, als hält dein Gucci-Sweater Kugeln auf? Telefonier mit Cody. Ruf mich ja nicht an, wenn du mich brauchst. Ich trink grad mit meiner Bitch in der Lobby. Okay. Einen noch. Z Sag, wer hätte so ein Jahr erwartet? Fühlt sich an, als ob es gerade startet. Und auch mein Vater kann es sehen. Guck, es war ein langer Weg von Gustav-Mahler-Straße. Seit dem Kappen von Alarmanlage. Ich fühl mich wie Kobe nach seinem ersten Ring. Ho, ihr merkt es nicht, egal wer momentan im Thron sitzt, mehr als bloß dicht auf den Fersen bin. Ich trag mein Polo so wie Hermelin. Ich schwör, das ist für jedes Leschenberger Kind. Jungs aus Mannheim, Vorstadt, Niggas in Kastell. Ho, ich bin derselbe schon seit damals in Bandana, schwarzen Nikes und Shirts und 5XL. Kader 3 im Wagen, während ich durch dein Apartment schleich wie Splinter Cell. Egal wo du es lagerst, ho, ich find dein Geld, die Siedlung sinkt. Das ist der Sound, wenn du nicht rechtzeitig die Bude verlässt und innerhalb von einer Minute deine Zukunft ersetzt. Ich hab alles gesehen. Manche spielen, manche ziehen, manche stechen. Manche sind satt und andere wurden von der Siedlung gefressen. Aber egal was noch geschieht, ich hab schon schlimmer kassiert. Guck uns an, wir sind immer noch hier. Ich schwör, die Siedlung sinkt. Legenden sterben jung und deshalb lebe ich nicht lang. Sagt im Zoo, ich hab die Segel gespannt. Ich hör die Siedlung singen. Legenden sterben jung und deshalb lebe ich nicht lang. Wohin ich gehen sollte, sehen wir dann. Was kann ich hiervon erwarten? Sag, wie weit führe ich dieses Ding hier noch fort? Nicht mal vor 10.000 Fans in München bei Reynolds Support hab ich gezittert wie am Tag, als ich vor Freunden und Geschwistern vor 500 Leuten Nimbus performte. Ich kann mich noch erinnern. Mein Bruder lag mir nach der Show in den Armen. Wir haben geweint, so wie Kinder in der Garderobe. Ich sag dir, ich hatte seit diesem Winter schon lang nicht so gut geschlafen. Frag, wenn ich morgen tot in die Straße, ob sie mich nicht vermisst. Dann gang Gespräche mit meiner Mutter am Küchentisch. 4 Uhr nachts, die Art Gespräch, die du nie wieder hast. Sag, warum ich diese Stadt noch trage, bis mein Rücken bricht. Und warum hat die Stadt dieselbe Art von Liebe nicht für mich? Ich träumte von Goldketten, Masken und Stichwaffen. Nächte, an denen ich mit Tod bei Mimik auf Treppen saß. Als mich mit 16 Jahren der erste Polizist fasste, meine Rippen prellte und mir danach ins Gesicht lachte. Nächte, in denen ich wünsch, ich hätte mich nie rumgetrieben. Der Hoodie rot, die Wangen wund geprügelt, Beute in der Tasche, Slacke, Volvo und Sattler in meinen Lungenflügeln. Sind zwischen Ops und Bullen null Unterschiede, aber guck mich heute an. Meine Stadt sieht mich wie Michael an. Schwarzer Mann macht Geld wie ein weißer Mann. Ich fühl mich so wie Tony, wie De Niro als Capone, der mich fasst keine an. Jeder meiner Freunde passt in eine Hand. Alles Treffer, keine Übung. Das ist für meine Jungs aus Mannheim, Mann, die Frankfurt-Niggas. Jungs aus Mainz und Kids aus Papageien-Siedlung. Für die Cousins aus der Heimat ohne Einreisevisum. Guck, wo wir heute sind, auch ohne Reifeprüfung. Ich fühl mich wie New Jack City, Nino Brown, Wesley Snipes, Ella Fitzgerald, Nina Simone und Barry White. Auch wenn viel hektisch war in letzter Zeit, weiß ich, dass egal wie hässlich weit es ist, ich immer auf der Strecke bleib. Es existiert kein Wendekreis. Ich hab keine Bremsen, ho, ich lenk den Benz so lang, bis mir der Sensenmann die Hände reicht. Ich fühl mich so wie Mike, denn wenn ich gehe, geh ich Legenden gleich. Verbrenn mein Fleisch und alles, was am Ende bleibt, ist nichts bis auf mein Geist. Es war nie wichtig, woher der Geist kam oder was er wurde. Seitdem er das erste Mal auftauchte, war er Teil der Zitrun. Und die Zitrun war ein Teil von ihm. Er ist ein Geist, ein Gedanke. Eine Idee. Unschuldig, egal ob bösartig oder friedvoll. Deshalb konnten sie ihn nie fangen. Egal wie viele Ketten sie ihm anlegten. So einen großen Geist konnten sie nicht fangen.